Ja, herzlich willkommen wieder mal Fernsprecherzeit, heute mit der vierten Ausgabe und wie immer mit Christian aus Berlin. Jochen aus Leipzig. Und Henning aus Göteborg. Wer knispert da im Hintergrund? Das ist meine Tabakpackung, weil ich gerade mir eine Zigarette gedreht habe, die ich jetzt gleich anstecken werde. Ich habe hier so einen kleinen Aschenbecher auf dem Tisch stehen. Das ist ja fast ein ähnliches Setup wie bei mir hier. Ja, das ist mein. Ich rauche hier übrigens eigentlich auch nur manchmal. Stimmt, ich glaube, letztes Mal haben wir gar nicht geraucht, oder? Doch, ich habe das letzte Mal, glaube ich, 3-4 Zigaretten geraucht oder so. Ja, ich glaube, ich werde heute auch wieder rauchen. Das ist schlimm. Eigentlich wollte ich ja aufhören. Das ist merkwürdig. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mir mal so eine elektrische Zigarette, also naja, quasi schon, also bestellen wollte? Habt ihr davon gehört? Ja, ich habe davon gehört, aber ich als derjenige, der sowieso wusste, dass ich nicht damit auch nicht aufhöre, habe ich nicht den Artikel angeklickt und ihn weiter durchgelesen. Aber erzähl doch mal, wie sie funktionieren soll. Also das funktioniert so, dass das ist quasi, sieht aus, täuschend echt aus, wie eine, also hat die gleiche Größe wie eine normale Zigarette. Vorne, wo normalerweise die Glut ist, ist eine LED, die leuchtet, wenn man dran zieht. Mhm. Und innerhalb, also es sind quasi zwei Teile, die schraubt man ineinander. Also der Filter, da ist so ein, wie nennt man das nochmal, naja, wie so eine Kapsel drin. Und in dieser Kapsel ist eine Flüssigkeit. Und in diesem Teil, wo eigentlich der Tabak drin ist in der Zigarette, da ist eine Batterie drin. Und wenn man an dem Filter zieht, dann wird automatisch diese Flüssigkeit durch Strom vaporisiert. Und dadurch entsteht Wasserdampf, der aber so schmeckt wie Tabak. Und den kann man auch mal in anderen Geschmackssorten kaufen. Und das ist, dann kann man auch mit und ohne Nikotin kaufen, diese Kapseln, die man da reinschraubt. Das ist natürlich großartig, falls man weiter rauchen will. Und es ist quasi, während man zieht, leuchtet dann auch die Diode vorne, die LED. Und dann sieht es halt täuschend echt aus. Und ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber von Leuten, von denen ich, also die ich kenne, die das machen, das soll sich auch so ähnlich anfühlen, wenn man dran zieht und auch so ähnlich schmecken. Und es wird halt auch wirklich, also es qualmt, aber es ist halt kein Qualm, es ist halt eigentlich nur Wasserdampf. Aber das ist halt trotzdem irgendwie qualmmäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass es sofort weg ist, sondern es sieht schon so ähnlich aus wie normaler Zigarettenqualm in der Luft, der sich dann auch so verteilt und so. Und es ist, soweit ich weiß, wurde das in Japan erfunden. Und es ist seit diesem Film, wie heißt der denn nochmal, The Tourist mit Johnny Depp, da raucht er wohl sowas irgendwie in dem Film. Ich habe den Film selber nicht gesehen. Und seitdem ist das wohl im Mainstream auch irgendwie angekommen und man kann jetzt irgendwie überall diese Dinger kaufen, also im Internet zumindest. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob das vordergründig dafür gedacht war, um quasi Raucher zu entwöhnen vom Rauchen oder ob das einfach nur erfunden wurde, um auch drinnen rauchen zu dürfen, weil mit diesen Dingern darf man auch drinnen rauchen, also in Büros, in der Uni, überall in öffentlichen Räumen, vor allen Dingen in den USA, wo es ja verboten ist, irgendwie drinnen zu rauchen, in fast sämtlichen Orten, wo man ja nur noch raus muss, ist das wohl jetzt irgendwie ziemlich populär und das schwappt jetzt auch so langsam nach Deutschland rüber. Früher haben doch immer die Zigarettenindustrie die großen Hollywood-Streifen finanziert. Ja, das stimmt. Und nun? Jetzt wo du das sagst, ne? Ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube irgendwann vor ein paar Monaten oder so kam Dirty Harry, also dieser Film mit Clint Eastwood da, so, da ist irgendwie so ein Cop, der ganz krass, krasser Cop ist, nicht so der PC-Cop, sondern eher so ein böser Cop. Er ist der Bad Cop. Genau. Und da ist mir so, das mal so krass aufgefallen, wie viel die da rauchen, ständig, in jeder Lebenssituation, ob nur in der Küche beim Kochen oder im Büro oder im Auto, da wird ständig geraucht. Und es war ja auch anfänglich so, wie du ja gesagt hast, dass die Filme so mitgesponsert haben. Und als es losging, dass Zigaretten ja weltweit so als Wirtschaftsobjekt dann auch gehandelt wurden. Da war das ja sogar so, dass Studien finanziert wurden, dass Ärzte quasi beweisen, dass Rauchen auch gesund ist, weil durch das bewusste Ein- und Ausatmen soll sich angeblich die Lungenkapazität weiten. Und so solche Geschichten wurden da irgendwie verbreitet, auch von Studien unterlegt, jahrzehntelang. Das hat ja erst irgendwie, glaube ich, in den 60ern und 70ern und 80ern so, wurde das immer kritischer beäugt und irgendwann gab es ja auch Zigarettenverbot im Film. Das ist ja auch im deutschen Fernsehen, so alte Talkshows, die manchmal wiederholt werden, so keine Ahnung, wie, die so Presseschau oder sowas, wo die auch alle ständig am Qualmen sind und das komplette Studio benebelt ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, jetzt sind wir mal wieder schön abgeschwiffen. Ich finde das gut, eine Runde über Rauchen zu reden. Hier in Schweden versuchen sie sich das alles mit Snus zu entwöhnen. Mit was? Mit Snus, das ist dieser, Das sind so kleine Tabakbeutelchen. Mhm. Also das wird ja auch in Schweden produziert. Das ist eigentlich nur ein großes Ding in Schweden. Haben sie aber alle drin, also auch alle Generationen. Und das schmeckt sehr würzig und das tust du dir hinter die Lippe. Und es gibt sogar Leute, die fangen dann damit an, weil sie dann eben nicht mehr rauchen wollen. Rauchen ist hier nämlich auch wirklich sehr verpönt und man darf es so und so nicht in irgendwelchen Gebäuden und in irgendwelchen Pubs und so. Mhm. Und gibt es nicht mal Mitbewohner, so Raucherecken in Kneipen oder so? Was bitte? Es gibt nicht mal so Raucherecken. Nee. Die Schweden, also das ist sowieso offizielles Staatsziel, Schweden zu einem drogenfreien Land zu machen. Also die haben sehr was gegen Drogen hier. Was ich eben noch anmerken wollte, mein Mitbewohner hat was Interessantes gemacht. Also der hat jahrelang eben auch diesen Snooze hinter der Lippe gehabt. Und das ist ja auch hochgiftiger Scheiß eigentlich. Und das hat er dann auch eingesehen. Und seitdem macht er jetzt seit einigen Jahren Folgendes. Er kauft sich unglaubliche Mengen von Mate-Tee und kaut Mate-Tee den ganzen Tag. Mhm. Ja, ich würde ja gerne mal Cut kauen, ja. Das ist das, was die im Jemen die ganze Zeit kauen. Warum die im Jemen auch nicht vorwärts kommen mit ihrer Revolution? Weil die halt vormittags alle beschäftigt sind, sich den Cut zu besorgen und nachmittags alle Cut kauen und dann breit sind. Also das ist ernsthaft, das ist ernst gemeint. Also das gibt es einige Artikel. Was ist das eigentlich, Cut? Das ist irgendwie so ein, das ist halt so eine Pflanze. Also ich weiß nicht, also es ist jetzt kein Opiat oder sowas. Ich weiß nicht genau, was für ein Wirkstoff da drin ist, aber der macht halt erst euphorisch und dann träge. Also ein bisschen so wie Gras. Und das kauen die da halt alle. Also die haben halt alle dicke Backen immer. Und das ernsthaft ist ein Ding, warum die halt nicht so aktiv sind. Ja. Das schaffen Iren auch mit Alkohol. Naja, ja. Aber also war mir gar nicht so bewusst, dass das da so... Doch, ja. Obwohl eine Freundin von mir, die war auch mal in Bolivien und da ist das wohl auch immer noch so, dass so Coca-Blätter auch, also dass das auch quasi viele Leute ständig kauen. Aber das ist ja nicht, das macht dich ja nicht richtig high. Das ist ja nicht zu verwechseln mit Kokain. Das hat damit zu tun, weil das so, ist ja glaube ich das höchstgelegene Land der Welt und um auch den Sauerstofftransport im Körper zu beschleunigen und so, deshalb machen die das glaube ich auch. Ja, wir rauchen und das Lungenvolumen. Man muss einfach nur eine gute Ausrede finden für den Drogenkonsum. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Coca-Blätter high machen oder in irgendeiner Art und Weise sind. Ich habe noch nie ein Coca-Blatt im Mund gehabt, aber die haben, also wie ich gehört habe, keine extrem berauschende Wirkung. Und, ich glaube, das geht in die Richtung Johanniskrauttee. Also, apropos Coca-Blätter, ich habe irgendwann jetzt heute oder gestern gelesen, dass angeblich das Coca-Cola-Rezept jetzt entdeckt und veröffentlicht. Sagt ein Radiosender in den Fall. Gerade ihr müssen wissen, wie viel von Radiosendern zu haben. Nee, aber ich habe auch schon gelesen, dass das irgendwie ja gar nicht so wirklich stimmen soll, dass das letztendlich nur eine Kopie war von einem Zeitungsartikel aus den 70ern, wo angeblich so ein Rezept abgedruckt sein soll. Und der eine Radiomoderator, der hat wohl auch dieses Rezept sich nachbrauen lassen und das dann auch on-air getestet und das soll auch irgendwie gar nicht so gut geschmeckt haben. Ist total Quatsch. Letztendlich, ich kann mir vorstellen, dass es in Wirklichkeit eine PR-Geschichte war, von vielleicht sogar von Coca-Cola selbst initiiert, weil jetzt spricht halt jeder wieder über dieses Getränk so. Naja, merkwürdig. Habe ich nicht letztens auch in meinem letzten Podcast gesagt, dass Coca-Cola sich nie dieses Rezept patentieren lassen hat, weil nämlich, wenn du was patentieren lässt, dann musst du es natürlich auch ganz genau aufschreiben. Und deswegen hat Coca-Cola gar kein Patent auf dieses Rezept. Aha. Es ist ein wirkliches Geheimrezept. Und weil patentieren heißt, es liegt irgendwo. Man kann natürlich auch kopiert werden auf irgendwelchen Wegen. Das Patentamt weiß es. Und deswegen gibt es kein Patent auf das Coca-Cola-Rezept. Ja, aber was wäre denn, wenn Pepsi jetzt zum Beispiel sagt, Coca-Cola hat in Wirklichkeit unser Rezept geklaut, dann müsste das doch zu einer Gerichtsverhandlung kommen und in dieser Gerichtsverhandlung müssten doch auch Geheimrezepte offengelegt werden, oder? Ja, könnte sein, aber ich weiß nicht, ob das so eine super... Das ist vielleicht der Trick, den man für Pepsi viel Geld ist. An Pepsi verkaufen kann. Ja. Ja. Aber wo wir doch schon bei Getränken sind, wir haben eigentlich fast schon jetzt 10 Minuten oder fast 10 Minuten gebraucht, um jetzt mal auf unsere traditionelle Bierrunde zu kommen, die jetzt endlich auch mal wieder eine Bierrunde ist, weil wir auch alle Bier haben. Hm. Genau. Und trinkt ihr heute? Immerhin haben wir schon geschafft, einige Markennamen unterzubringen. Finde ich schon sehr gut. Ja, ja, es geht weiter. Ich wollte ja heute mal was richtig Abgefahrenes kaufen. Und da ich ja irgendwie immer nur so ein, zwei Biersorten kaufe, habe ich auch nie geguckt, was es sonst so gibt. Und heute habe ich das erste Mal bewusst geguckt in meinem Späti hier unten am Haus. Es gibt und war total anderes. Enttäuscht, dass die Auswahl echt eingeschränkt ist, so, dass es gar nicht so viel gibt. Und ich habe jetzt ein polnisches Bier, was auch irgendwie überhaupt nichts Besonderes ist, und zwar Lech. Ja, nee. Lech. Hm? Ja, das ist ein Absturzbier. Echt? Ich habe es, glaube ich, schon irgendwann getrunken und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, es war auch ein Scherz auf Lech Kaczynski. Ach, oh, okay. Wie hätte man drauf kommen können? Was ist mit Kaczynski? Es war ein Wortwitz mit Lech Kaczynski, dessen Bruder allerdings, glaube ich, oder? Das ist der Bruder nicht Lech gewesen, sondern der Bruder, der abgestürzt ist, oder? War es Lech Kaczynski? Das ist doch sowieso alles eins gewesen. Ja, sehen ja gleich aus, ist völlig egal, wer es war. Ja, auf jeden Fall Prost nach Leipzig und Göteborg mit einem polnischen Bier. Ich habe meins noch gar nicht aufgemacht. Ich habe meinen schon aufgemacht und habe auch schon fast die Hälfte getrunken, über Cola und Pepsi. Mach mal schon auf und stoß mit euch an jetzt. Prost. Ich trinke übrigens das gleiche wie das letzte Mal. Also ich trinke schon wieder Pilz und Urquell. Das liegt aber daran, dass ich immer, wenn ich, also ich wollte morgen in einem Geschäft und habe Brötchen gekauft und Aufschnitt und Bierflaschen weggebracht, aber ich wollte heute Morgen einfach noch kein Bier kaufen. Ich habe gedacht, gehe nachher noch mal Bier kaufen, war dann aber ehrlich gesagt nicht mehr draußen. Und deswegen musste ich wieder auf das Reservoir meines Mitbewohners zurückgreifen, der gerne Pilz und Urquell trinkt. Ist ja nicht das schlechteste Bier. Nö, ist nicht das schlechteste Bier. Es ist definitiv ein gutes Bier und ich finde meins gerade ein bisschen wässrig, einmal mehr. Was hast du denn? Das ist wirklich sehr interessant. Das ist wieder eine grüne Flasche. Mhm. Und drauf sind komische asiatische Schriftzeichen. Also was sich andere Leute über den Arsch tätowieren lassen, wahrscheinlich. Also während bei denen dann wahrscheinlich steht, so etwas wie: Mein Pillermann ist ganz kurz und man hält das dann für: Ich bin der stärkste Tiger. Für die Vornamen. Ja. Hier sind auch auf alle Fälle so komische Schriftzeichen drauf, überall, die ich nicht entziffern kann. Aber Gott sei Dank haben sie auch noch zwei Worte in lateinischer Schrift drauf gedruckt, und zwar Tsingtao und Bier. Es ist nämlich ein chinesisches Bier, und Tsingtao wollte ich nochmal besonders dich fragen, Jochen. Du hast ja Geschichte studiert. An was erinnert uns das? Tsingtao? Hm? An was erinnert uns Tsingtao? Ja, ich musste auch nachgucken. Ich wusste es auch nicht. Also Geschichte studieren heißt, du weißt, wo du gucken musst. Ja? Also nicht, ich weiß alles. Ich habe bei Wikipedia geguckt. Ja, und genau. Die hatten irgendwelche Probleme vorhin. Also da war die Seite nur ganz lahm. Also es war schon sehr schwierig, ranzukommen an diese Informationen. Tsingtao ist eine Stadt in Qiaochao. Das war mal deutsche Kolonie in China. Mhm. Und daher wird Wann da jetzt das? Auch dies. Das war irgendwann, als der Kaiser noch Wilhelm hieß. Also um 1900 rum. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie die gepachtet haben, aber definitiv vorbei war es nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Und wir hatten auch nicht besonders viel. Früher hatten wir auch keine Kolonien. Also wir hatten nur so. Unsere Kolonialgeschichte geht doch so höchstens 100 Jahre alt. Insgesamt 100 Jahre lang gewesen. So. Nie und nimmer 100 Jahre. Das, also ich würde mal wetten, die waren 20 Jahre da. Ich wüsste jetzt, wo ich nachgucken muss. Wie dem auch sei, die Deutschen haben das Bier dahin gebracht, die haben eine Brauerei gebaut und die Deutschen haben damit allerdings überhaupt nichts mehr zu tun mittlerweile. Die Chinesen brauen das Bier jetzt stattdessen selber, und Tsingtao soll in China ziemlich beliebt sein und ist aber noch viel mehr das am häufigsten exportierte Bier. Deswegen habe ich es ja wahrscheinlich auch gerade in der Hand. Und ist das denn eigentlich man soll es in Deutschland eigentlich auch bei jedem gut sortierten Chinesen bekommen. Also wenn ihr mal wieder chinesisch essen geht, dann könnt ihr dieses wässrige Bier auch trinken. Ist das eigentlich dann noch teurer in Schweden als normales Bier? Also ich meine, eigentlich ist das ja echt eine Rieseninvestition, die du immer hier für jeden Podcast machst, für dein Bier. Also erstmal, ich wechsle so ein bisschen ab für den Podcast. Mal gehe ich ins Systembolaget, wo es wirklich also eine super große Auswahl gibt, und wo natürlich jedes Bier einigermaßen teuer ist. Also einige ein bisschen mehr teuer, andere ein bisschen weniger teuer. Ich gebe ohnehin viel Geld aus, deswegen mache ich mir da keinen großen Kopf drüber. Aber ich habe hier nämlich auch noch meine, ich habe hier noch so eine Sammlung zu Hause. Meine Schwester hat mir nämlich mal zu Weihnachten ein großes Paket mit internationalen Bieren geschenkt. und die will ich nicht einfach so wegsiffeln. Da suche ich mir ganz besondere Momente aus, wo ich mal eins nehme. Und diese Momente, das sind eigentlich nur unsere Podcasts. Aufregendes Leben, Henning. Das ist ja eine große Ehre, die diesem Podcast zugutekommt. Also gute, ist auch gute Schwester. Ein guter Anlass, diese Biere endlich mal zu trinken, weil sie mit der Zeit auch ablaufen. Echt? Ja, Bier läuft auch ab. Aber ich dachte, das hält ewig. Also relativ. Ich dachte, Bier läuft nur gut durch. Oh. Ja, ich bin heute hier. Genug Gassenhauer für heute. Ja, ich bin heute hier auf der Gassenhauer-Seite des Podcasts. Ja, ja. Wir können ja mal mit dem eigentlichen Themenfeld anfangen, was dieser Podcast eigentlich sein soll, oder? Was denkt ihr? Oder wollen wir noch weiter über Kram reden? Ich finde, wir kommen aber immer wieder, egal worüber wir reden, auf das Netz zurück. Ja? Also die Zigarette kann man überall kaufen, zumindest im Internet. Und man weiß, wo man gucken muss. Wikipedia war eben etwas langsam. Also ich meine, also richtig wegkommen wir nicht vom Internet. Hier sitzen wir sowieso den ganzen Tag irgendwie am PC. Wie können wir auch über anderes reden? Ich habe heute so gut wie gar nicht am PC gesessen, komischerweise. Und ich wette, du hast mindestens einmal über irgendwas Internet-spezifisches geredet. Also ja, das auf jeden von Fall. Ja, und ich habe ja auch halt auf dem Telefon immer so Internet und bla. Aber trotzdem, ich habe heute relativ wenig mit dem Netz gemacht. Was ja auch gar nicht schlimm ist, denn ich habe vor ein paar Tagen was total Schönes entdeckt, was auch, glaube ich, gerade so ein bisschen größer wird, habe ich zumindest das Gefühl. Und zwar geht es um Musik und um eine sehr, sehr, sehr... Entschuldigung. Was? Nichts, ich lache nur. Wir reden weiter. Und zwar geht es um Musik und eine sehr, sehr, sehr bekannte Band, und zwar R.E.M. Und die haben einen Song ihres wahrscheinlich bald kommenden Albums im Netz veröffentlicht, aber nicht den fertigen Song, sondern nur die einzelnen Tonspuren dieses Songs. Also man kann da so zwei Remix-Pakete runterladen. Die sind so irgendwie 500 und 600 Megabyte groß. Und das Tolle ist, die sind unter einer CC-Lizenz. Das ist das erste Mal, soweit ich das weiß, dass so eine bekannte, große, etablierte Band. Vor allem so eine Opa-Band, mehr oder weniger. Ja. So. Irgendwie Musik unter einer Lizenz bereitstellt, die eben das Remixen jedem ermöglicht. Und das heißt Make Your Own Remix, dieses Projekt. Und zwar der Track heißt It Happened Today. Und die haben halt irgendwie so eine Soundcloud-Dropbox aufgemacht und da haben mittlerweile schon, also jetzt ist gerade der Stand bei 164 Remixes, die da jetzt so eingeschickt wurden. Und da sind unterschiedlichste Sachen dabei. Also teilweise sind die Mixe so, das, so könnte auch der fertige Song klingen. Also da ist jetzt nicht irgendwie noch was dazu gemacht worden oder irgendwie anderes Genre, sondern die wurden halt nur arrangiert, die einzelnen Tonspuren. Und manche haben halt aber irgendwie was völlig anderes gemacht. Und wir können immer den einen reinhören und DJ Zooks Remix von Ivan Jovanovic, so heißt zumindest sein Username bei Soundcloud. Zooks ist auch nicht so ein guter Name, finde ich. Ja. Hört man was? Ja. Hört man da Michael Stipe? Ja. Ja. Also ich selber höre das gar nicht. Kommt das bei euch an? Ja. Ich höre das sehr gut. Und es ist vielleicht auch deswegen ganz sinnvoll, dass R.E.M. das macht, weil die seit, sagen wir, 15 Jahren keinen guten Song mehr geschrieben haben. Und wenn jetzt andere helfen, das kann nur von Vorteil sein. Also ich bin echt mal gespannt, wie das auch so vor allen Dingen in der etablierten Presse aufgenommen wird. Weil natürlich sind da ganz, ganz viele Remixes dabei, die sehr plump sind und sehr... ja, schlecht gemacht sind, aber da sind bestimmt auch einige Perlen dabei. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass da so die Diskussion über dieses ganze Thema ein bisschen angeregt wird, weil ich glaube, dass es nie so wirklich in diesen Mainstream-Musikmedien aufgenommen wird und vielleicht kriegt es dadurch ein bisschen mehr Aufwind. Auf jeden Fall spannend mal zu beobachten. Also ich habe noch eine verwandte Frage dazu. Mhm. Also es haben ja auch als Radiohead dieses Album für Pay What You Want veröffentlicht. Die haben jetzt wieder ein neues rausgebracht, oder? So ein Download-Album. Angekündigt. Soll kommen, ne? Angekündigt für nächstes Mal. Angekündigt, okay. Mhm. Aber als in Rainbows rauskam und jeder bezahlen konnte, was er wollte, war das ja eigentlich auch ein großes Ding. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass viele Leute darüber gesprochen haben. Ich glaube aber auch nicht, dass so der Normalkonsument so viel davon mitbekommen hat. Und also ähnlich würde ich das auch bei REM erwarten. Ja, aber ich glaube halt schon, ich meine, dieses Pay What You Want Konzept, das wurde ja von Radiohead in der Presse extrem diskutiert, so. Weil die sich ja auch ja, dann von ihrem Label getrennt hatten. Ja, aber ist das wiederum nur so Musikpresse gewesen, die wir lesen? Oder stand es auch in der Bild? Ja, in der Bild weiß ich jetzt also nicht, aber auf jeden Fall in allen großen Musikmagazinen. Und es kann ja auch sein, dass das dieses CC-Konzept und ja von Fans Musik remixen lassen, dass das jetzt auch so groß aufgegriffen wird, wer weiß. Hm. Werden wir ja sehen. Ja, das war auf jeden Fall so das Erste, was ich so mal für heute vorstellen wollte. Ich habe da aber gleich schon was Verwandtes. Wisst ihr, was am Sonntag bei den Grammys passiert ist? Irgendwas mit Arcade Fire, ich habe es auch nur überflogen, was genau passiert ist, weiß ich nicht. Ist irgendwas mit Arcade Fire passiert und irgendwas mit Lady Gaga und so, aber erzähl doch mal. Also wahrscheinlich wurden Preise für Musiker oder Musiken. Arcade Fire hat nämlich, ich weiß nicht, ob zu Recht, aber auf alle Fälle haben die den Preis fürs beste Album gewonnen. Und da hat sich jetzt in den letzten paar Tagen in Windeseile etwas verbreitet, ich glaube auch hauptsächlich via Twitter. Und zwar ist da ein Tumblr-Blog entstanden, Who is Arcade Fire? Die Leute haben nämlich ziemlich mit Fragezeichen in den Augen darauf reagiert, dass eine Band namens Arcade Fire einen Grammy gewinnen kann und dann auch noch für das beste Album. Und niemand wusste, wer das überhaupt war. Und das fand ich jetzt auch gerade andockend an REM ganz interessant. Echt? Ich dachte, die sind mittlerweile so groß. Ja, ich habe auch gedacht, jeder Sack kennt Arcade Fire. Und dann sammelt eben dieser Tumblr-Blog Fantastilliarden von Twitter-Einträgen Who the fuck is Arcade Fire? Und vor allen Dingen auch, die meisten Leute nehmen also dieses Unwissen als Grundlage für Verärgerung. Und deswegen lesen sich viele dieser Mitteilung oftmals ein bisschen komisch, witzig. Ja, also das Einzige, was mir auffiel bei den Grammys, war hier die, wie hieß sie denn, die Jazz, es war keine Sängerin, glaube ich, auch nur eine Instrumentalistin. Scheint ja auch eine ganz bekannte Person zu sein. Ja, die wurde ja auch irgendwie, hat ja auch einen Preis bekommen für beste irgendwas, keine Ahnung. Und also den Namen hatte ich auch noch nie gehört, irgendwie Esperanza, irgendwie. Das fand ich auch interessant und auch mal gut. Und ich frage mich, was so ein bisschen die Intention der Jury ist. Ob die vielleicht auch irgendwie mal, ich meine, es war ja, glaube ich, beim letzten Oscar auch so, wo ja Avatar in 1000 Millionen Kategorien nominiert war. Und dann hat aber, glaube ich, den Regiepreis, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Kann ich dir gerne sagen. Hat glaube ich, den Regiepreis seine Frau oder seine Ex-Frau gewonnen für diesen Irak-Dokumentarfilm. Das ist kein Dokumentarfilm, das ist ein Spielfilm über... Ah, okay, aber so Nee, gar nicht. Auch nee, nicht dokuartig okay. gemacht. Ich habe den vor ein paar Tagen erst gesehen, deswegen... also es ist... so Hurt Locker ist der Film. Und ja, das ist seine Ex-Frau, richtig? Und, das ist ein Spielfilm, der halt Leute begleitet, oder ein Spielfilm über so ein Bombenentschärfungsteam im Irak, ja. Die halt immer gerufen werden, wenn nicht irgendwo was Gefährliches rumliegt oder so. Aber was übrigens auch ein guter Film. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass so die Juroren vielleicht auch so ein bisschen die Intention haben, um mal wieder so ein bisschen was anderes als dieses Hollywoodeske beziehungsweise als diese mainstreamige Musik ein bisschen mehr im Vordergrund zu rücken, dass man wieder ein bisschen auf Abwechslung beziehungsweise auf qualitative Inhalte setzt. Und genau das hat man jetzt auch bei den Grammys gesehen mit Arcade Fire und eben dieser Jazz, was war das, eine Posaunistin? Ich weiß es gar nicht. Diese Esperanza irgendwie. Und das finde ich ganz interessant, dass eben diese großen Auszeichnungen, diese großen Events wieder so teilweise Wert legen auf kleinere Sachen. Und im Gegensatz dazu finde ich es auch schon seit letztem Jahr im Vergleich hier in Berlin, die Berlinale, dass die wiederum aufmacht mit so großen Filmen, mit Hollywood-Produktionen. Letztes Jahr war es Shutter Island, der Eröffnungsfilm. Dieses Jahr ist es True Grit, was auch ein klasse Film ist, aber trotzdem, das ist halt nicht so... dieses ja, klassische Berlinale-Ding, wo halt irgendwie doch kleinere Produktionen und auch europäische Filme in Vordergrund gestellt werden. Ich habe eher das Gefühl, dass die Berlinale versucht, so ein bisschen hollywoodesken Glamour und dieses Große nach Berlin zu holen, während so die Oscars oder jetzt auch die Grammys wiederum versuchen, zumindest in Ansätzen, eher kleinere, unbekanntere Sachen in Vordergrund zu stellen. Und ich frage mich, was da so die Intention dahinter ist. Ich möchte opponieren. Du möchtest opponieren. Na, dann ja, denn das ist, also das ist, dass da jetzt Arcade Fire diesen Preis gewinnt, ist, ich weiß nicht, das ist eine Änderung zwischen von Super Size zu Maxi. Das, ich meine, Arcade Fire wurde vielfach eben jetzt auch gerade in diesen Wirren nach dem Preisgewinn auch noch so als Indie-Band bezeichnet, aber da sind sie ja bei weitem nicht. Wie weit weg sind die von DIY? Natürlich, aber wie jetzt zum Beispiel dieser Film, dieser YouTube-Clip, den du gerade erwähnt hast, ja zeigt, ist, dass die anscheinend bei vielen Menschen gar nicht angekommen sind. Ich meine, im Vergleich zu Justin Bieber oder Lady Gaga, also, die halt irgendwie Millionen von Leute kennen, scheint halt irgendwie Arcade Fire doch noch nicht so viele auf dem Schirm zu haben. Aber wie schon gesagt, von Super Size auf Maxi. Ja, also das ist also nur, also ein ganz kleiner Schritt runter, würde ich mal so sagen. Ja, aber wie gesagt, für so große Verleihungen ist es schon. Und das mit dem Oscar, das ist irgendwie, ich glaube, das ist ja wirklich eine doppelt harte Angelegenheit, dass es dann auch noch der arme Herr Cameron, das dann auch noch erstmal verliert den Oscar und dann auch noch seine verdammte Ex-Frau. Ja, der hat aber, glaube ich, genug andere Oscars bekommen, der Film. Nee, gar nicht so viele, ne? Aber der, also ich weiß es jetzt auch nicht genau. Irgendwelche hat er definitiv bekommen. Also ich glaube nicht, dass der komplett leer ausgegangen war im vergangenen Jahr. Wie aber dem auch sei, ich möchte deinen Berlinale-Eindruck nochmal kurz bestätigen. Das ist hier in Göteborg nämlich auch so gewesen. Hier war gerade Filmfestival vor ein paar Wochen. Und da waren auch erstaunlich viele Hollywood-Sachen dabei, fand ich. Und hast du, also haben da so die Leute drüber gesprochen, warum das so ist? Hast du da irgendwie was mitbekommen? Oder? Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass die Hollywood-Filme alle bei weitem zuerst ausverkauft waren. Also welche, die Leute haben gar kein großes Interesse gehabt an irgendwelchen Independent-Geschichten. Und also haben sich da auch nur die Filme angeguckt, die sie auch sonst im Kino hätten gucken können. Welche King's waren Speech das? Hast du das lief noch zum im Beispiel Kopf? Auch. Was bitte? Welche das waren? Hast du das noch im Kopf? Welche Filme? Zum Beispiel King's Speech oder Black Swan. Ja. Oder. Also eigentlich auch die ganzen Oscar-nominierten Filme. Ich würde mich jetzt nicht so weit rauslehnen und sagen, die ganzen. Aber wir haben immerhin schon mal zwei. Ja. Ich kann aber noch mal was anderes sagen dazu. Also es führt uns jetzt auch wieder ein bisschen weg von Metz. Ich versuche die ganze Zeit, ich möchte kurz auch opponieren, bevor du nämlich wegführst. Dann brauche ich gar nicht wegführen, dann opponier du doch einfach mal. Ich wollte nämlich gerade, während ihr darüber geredet habt, mal eine ganz rationale Herangehensweise wählen und rausfinden, wer denn letztes Jahr zum Beispiel das beste Album, den Preis gewonnen hat, und das vergleichen, wie oft das Album verkauft wurde, vergleichen mit dem, wie oft denn The Suburbs verkauft wurde. Allerdings habe ich noch keine richtigen Daten gefunden zu The Suburbs, aber Taylor Swifts Album Fearless, welches letztes Jahr diesen Grammy bekommen hat, den dieses Jahr halt Arcade Fire bekommen hat, wurde 7,7 Millionen Mal verkauft. Ich habe leider noch keine richtigen Zahlen gefunden, aber ich will nämlich aber darauf sind hinaus. Downloads inklusive, oder? Ja, aber ich meine, das zählt doch irgendwie als Verkaufszahlen heutzutage. Mhm. Das Ding ist nur, dass ich ranführen wollte, dass halt einfach, glaube ich, das ganz stark an Verkaufszahlen festgemacht wird. Und wenn von, wie viele Twitter-User gibt es mittlerweile, halt so und so viel Prozent das nicht kennen und das schreiben. Und natürlich, weil alle schreiben, schreiben alle. 200 Millionen übrigens. Ja, okay, genau. Wenn du 10 Millionen von denen halt Arcade Fire nicht kennen, aber die anderen 10 Millionen, weil wenn du nämlich jetzt einen Tumblr-Blog aufmachen würdest mit ich kenne es Arcade Fire und das gefällt mir voll, würdest du genauso viele sammeln, weil die mit Sicherheit einfach unglaublich viel verkauft haben, inklusive Downloads. Und also ich glaube, dass das teilweise echt eine rationale Entscheidung ist. Einfach nach Verkaufszahlen, wer das beste Album hat. Und nicht halt, dass die Jury da jetzt Ich glaube, nach sich das so. Verkaufszahlen wird das in Deutschland doch bei diesem komischen Musikpreis, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, gemacht. Aber das bei den Grammys ist doch, ein, das ist doch. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, inwiefern die Jury da autark entscheiden kann oder inwiefern sich das wirklich an die Verkaufszahlen knüpft. Das muss ich sagen, weiß ich gar nicht. Aber in jedem Fall fand ich, dass Jochen definitiv einen guten Punkt hatte dabei. Mindestens immerhin ein. Ja. Das ist, wenn ich einen Gedanken habe und ihn aussprechen will und er will wieder, dann sagt wieder irgendjemand was, ich bin so einfach abzulenken. Ja. Und dabei sollte ich so froh sein, wenn ich gerade was sprechen darf, dann manchmal ist es wirklich sehr schwer, in die Gespräche der anderen reinzugrätschen. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, gerade weil Arcade Fire vielleicht auch so ein bisschen in dieser Indie-Schiene drin hängt, ist es also auch für, also ich meine, was für Leute machen Tumblr-Blogs auf? Das sind doch sowieso schon irgendwelche Nerds und irgendwelche Leute, die womöglich eher Zugang haben zu Arcade Fire als zu Eminem oder so etwas. Oder sehe ich das falsch? Nein, also, naja, also ich glaube so übrigens, siehst, dass Justin Bieber einer der meist verfolgten Leute bei Twitter ist und, keine Ahnung, auch ständig irgendwelche Trending-Topics erzeugt. Weiß ich nicht, aber kannst du teilweise, glaube ich, hast du schon recht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen gewesen, was ich eben gesagt habe. Nein, aber ich meine, also der Typ, der den Tumblr-Blog aufgemacht hat, kennt diese Band ziemlich genau. Ja, also er hat keine Ahnung, welche Intention es war, aber er ist doch ganz klar einer der, also ich glaube nicht, dass es so eine Hasssache war, sondern eher, mein Gott, wie viele Leute kennen das nicht, ist ja total abgefahren, das sammle ich jetzt mal in diesem Tumblr-Blog. Und nicht so war wie, ich kann das nicht verstehen, die kennt doch kein Schwein, ich kenne die auch nicht, wer ist denn das, ich mach mal einen Tumblr-Blog, so, weil das sind nur die einzelnen Leute. Und ich glaube auch wirklich, dass man halt, man sollte ihm entgegensetzen, wie viele sich gleichzeitig darüber gefreut haben und am besten halt alle Tweets, die halt, als das Album rauskommen, sagen, yay, geiles Album, endlich wieder eins von Arcade Fire und du würdest es wahrscheinlich total toppen. Also, ich weiß nicht, wie viel das die Aussage macht. Ich finde trotzdem den Gedanken interessant, ob das wie Christian das meinte, weil das ich glaube nämlich auch, dass die Berlinale so sich groß machen will, so, und halt nicht mehr den queer-feministischen Film als Opener hat, so, sondern halt nur mal echt halt einfach ein Cone-Knaller, ja. Und kann schon sein, dass, ich meine, ich glaube, die USA sind eh gerade auf so einem nicht mehr so kulturell die Vorreiter oder sowas und es ist einfach alles nicht mehr so groß. Ja? Ich glaube ja eh, dass die USA so eine kleine Entwicklung durchmachen, wo wir ein bisschen abschweifen könnten. Aber inwiefern, wie meinst du das? Ich glaube, dass die halt einfach gerade ihre Weltformatstellung etwas einbüßen, sozusagen. Aber ich glaube ja, dass gerade mit Kultur das irgendwie gar nicht zusammenhängt, beziehungsweise so eine negative Korrelation existiert. Also ich glaube eher, was? Dass wenn es jetzt irgendwie der Wirtschaft schlecht geht und irgendwie Leute irgendwie nicht mehr so viel Kohle haben und so, dass sich das eher positiv auf Kunst auswirkt. Ich glaube, da irrst du gewaltig. Mhm. Also wenn du überlegst, was gerade im Bereich Musik oder sowas, was da amerikanische Musik für einen Einfluss hat, also auf Europa in erster Linie. Also in Deutschland haben die Leute sogar mit amerikanischem Akzent gesungen, um besonders amerikanisch zu klingen. Hm. Und in Frankreich ist das eine ganz ähnliche Sache gewesen. Da gab es sogar mal so einen ganz schönen Protestfilm darüber, der hieß, hieß das noch, Mr. Super oder Mr. Power, ich weiß jetzt gerade nicht, kann das aber auch gucken. Aber das ist ja, das meine ich ja gar nicht. Also da reden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbei. Also ich meine auf alle Fälle, dass es durchaus schon merklich nachgelassen hat, wenn du das vergleichst mit den 50er, 60ern. Also ganz in die Richtung, was Jochen so gesagt hat. dass also die kulturelle Strahlkraft der USA nicht in keinem Fall stärker wird. Es kann sein, dass da mehr Kultur produziert wird, vielleicht weil die Leute ärmer werden, aber sie strahlt längst nicht mehr so. Ich finde, dass der Glamour, den Glamour, den sie da ausstrahlen, ist nicht mehr der Glamour, der gerade in ist. Ja? Also zum Beispiel, guck das doch an, die ganzen Leute, also das Gewollte, was alle halt total geil finden, ist doch der Glamour, ich nenne es jetzt den Dirty Glamour, den halt Berlin sozusagen ausstrahlt, ja. Das ist doch das, was die Leute total spannend finden. Ey, die Coen, das ist auch eine Entscheidung, dass die Coen-Brüder mit dem Film bei der Berlinale starten. Der ist ja nicht mehr im Wettbewerb, ja. Sondern, und das ist ja auch eine Entscheidung von denen. Und es ist halt nicht mehr, das ist nicht mehr dieser flache Hollywood-Glamour oder halt Grammy-Glamour, ja, also das zieht gar nicht mehr so. Und ich möchte noch ein abstruses Beispiel geben dafür, warum ich meine, dass wirtschaftlicher Aufschwung auch gut ist für die Kunst, auch besonders, weil, wenn sie kritisch ist, weil einer der berühmtesten Künstler momentan definitiv IYY ist und der ist definitiv Chinese und der geht auf schwimmt mit dem wirtschaftlichen Erfolg total mit, weil nämlich der wirtschaftliche Erfolg dazu führt, dass dieses Land extrem diskutiert wird. Und deswegen ist es so interessant, jemanden zu haben, der halt kritische Kunst herstellt zu diesem Land. Und ja, das, okay. Aber ich glaube, China ist in der Hinsicht einfach auch wie in wirtschaftlicher Sicht ein Sonderfall. Weil es eben nicht so dieses, ja, seit fast schon Jahrhunderten sich entwickelnde westliche System ist, was auch dann kulturell ganz andere Auswirkungen hatte, dass jetzt irgendwie aufgrund der Öffnung sich auch Künstler in China trauen, ein bisschen weiterzugehen und vielleicht auch sogar ein bisschen kritischer zu sein. Das ist ja, also das ist letztendlich eine logische Entwicklung. Das kann man aber nicht übertragen auf die USA. Also ich glaube jetzt nicht, dass, also beziehungsweise auf eine Subkultur bezogen in einer freien Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, ist es glaube ich schon eher so, dass wenn die Wirtschaft nicht so gut ist und die Leute irgendwie keine Kohle verdienen, dann ist subkulturell, hat dann wieder Kunst einen ganz anderen Stellenwert. Und da kann schon eher, glaube ich, unter so wirtschaftlich repressiven Zeiten eher eine subkulturelle Kunstrichtung entstehen oder können neue Sachen entstehen, als in ja wirtschaftlich guten Zeiten. Also, das hast du eben sehr gut ausgedrückt, vor allen Dingen auch, weil du das Wort Subkultur benutzt hast. Ich würde gar nicht glauben, dass irgendwie mehr Musik oder mehr Film oder so etwas oder Arzi-Kram in irgendeiner Form gemacht wird. Scheiße, das ist ein langer Satz fürs Radio. Jetzt erst recht. Ich glaube nicht, dass das mehr gemacht wird, wenn es den Leuten schlechter geht oder wenn es ihnen besser geht. Ich glaube, das ist alles ein Level. Ich glaube aber, es ist einfach mehr Subkultur gibt. Ja, und guck mal, da ist doch das Beispiel. Also wenn es den Leuten schlecht geht. Achso, der Satz ist noch nicht zu Ende. das Beispiel ist doch, wie viel habe ich in den letzten Jahren darüber gelesen, ist schwierig, sollte dieses Beispiel vorsichtig angehen. Ich komme nochmal auf IYY zurück und IYY und überhaupt die Wirtschaft in China. Und wir haben über die Megacities und den Mega-Aufschwung und Mega-Wirtschaft und all das eine Menge gehört und werden wir auch weiterhin. Und nebenbei, und das ist definitiv nicht so ganz mega Mainstream, die abgefuckte Stadt Detroit, ja, die aber halt wiederum unglaublich interessante Kunst hervorbringt, weil sie halt so repressiv, eine repressive wirtschaftliche Situation hat. Und da stimme ich Christian nämlich auch völlig zu. Und Henning auch. Es gibt nicht mehr oder weniger, aber ja, was heißt interessant? Die Strahlkraft ist was, ist was anderes. Mein Problem damit ist, dass ich sehe nicht den großen Unterschied zwischen irgendeinem Dissidenten, der im Ausland sitzt und Tränen schreiend irgendwelche Kunst macht und den Wildecker Herzbuben. Das ist im Grunde genommen ist das beides eine kulturelle Leistung und einfach nur zu sagen, hey, der eine hat aber Tränen in den Augen, das ist für mich kein Grund, das irgendwie besser zu bewerten. Okay, ich möchte jetzt hier mal den Host kurz übernehmen und von hier auf einen meiner Internet-Topics-Themen zu kommen, weil das nämlich, ich versuche jetzt einen Übergang, aber der funktioniert sogar auch. Und zwar Christian Zürtörn mit einen Link aufmachen. Das ist das erste, beschriftet habe ich es mit Silly Runnings und das ist ein, ich sag mal, es ist ein Videokünstler und er hat vor einiger Zeit hat er schon ein Video gehabt, wo einfach Japaner, und ich glaube, er ist auch Japaner, total in, er lässt einfach Japaner in Zeitlupe in total bescheuerten Posen auf die Kamera zulaufen. Ja, das war das erste Video. Und im zweiten Video ist es jetzt, dass er in Kambodscha das gleiche macht, wo du halt explodierende Landminen und eine Menge amputierte Gliedmaßen inklusive hast. Und, also das Lied ist übrigens, finde ich übrigens auch ziemlich cool. Ich bin ja immer noch so ein bisschen Hip-Hop im Kern. Und es ist ein sehr cooles Video. Und wie kriege ich jetzt den Bogen? Also man sieht in dem Video auch so Kambodschaner so auf die Kamera zulaufen in Zeitlupe und teilweise laufen die sehr verrückt, was auch deine... Kambodschaner, sagtet ihr nicht eben Japaner? Nee, es waren im ersten Video waren es Japaner. Ja, und im ersten Video waren es auch Japaner und im zweiten ist es in Kambodscha. Da hat er das gleiche Prinzip nochmal angewendet auf Kambodscha. Ich guck das gerade. Das war, glaube ich, auch diese Woche in diversen Blogs verlinkt, meine ich. Ja. Es hat aber nicht so einen lächerlichen Eindruck. Also es ist schon irgendwie ästhetisch und auf einer gewissen Art und Weise. Ja, es kommt halt sehr sympathisch. Es kommt nicht lächerlich, auch wenn die ganz komisch sich bewegen und so. Ja, das finde ich große Stärke von diesem Video, dass halt, also weil es so unglaublich menschlich rüberkommt, ja, also und weil die Leute halt auch glücklich sind und auf sich in diesen dämlichen Bewegungen auf die Kamera zu bewegen, das Lied ist außerdem sehr gut dazu gewählt und es ist halt einfach nicht, es macht sich nicht darüber lächerlich, wenn Leute sich lächerlich machen und das zeigt, wie normal das ist. Ich wollte aber eigentlich diesen Bogen schlagen irgendwie, dass das Video in Kambodscha, man sollte sich beide angucken übrigens, eine ganz andere Ästhetik trotzdem hat, obwohl es auch nur Menschen sind, die darauf zulaufen, dämlich, als das in Japan, was halt einfach in einer Stadt ist, die sauber ist und sonst was. Und Kambodscha ist halt ein Entwicklungsland. Und ich wollte ja auf die repressive wirtschaftlichen Dings zurück, dass sich die Ästhetik eine andere ist. Und ich finde, das kann man, muss man aber nicht... Ja, weil die Hintergründe anders sind einfach, ja. Also das eine ist irgendwie sauber und klar und das hier ist, da steckt noch viel mehr hinter, ja, weil man im Hintergrund die kaputten Häuser sieht oder halt oder die ärmlichen Häuser, sagen wir es mal eher so, die sind ja nicht kaputt. Okay, du hast teilweise recht. Ja, ich habe genug geredet, jetzt bist du dran. Aber so richtig habe ich den Punkt noch nicht verstanden, weil der Künstler, der das gemacht hat, ist ja Japaner und der kommt ja aus einer Gesellschaft, der es mehr oder weniger gut geht. Und ich verstehe jetzt noch nicht den also ich meine, das ist Kambodscha, also er ist ja nach Kambodscha gefahren und hat dort die Leute gefilmt. Ist jetzt nicht so, dass das eine Idee und ein Projekt von Kambodschanern war. Deshalb verstehe ich den Punkt dann irgendwie nicht. Naja, aber die Leute, die nach Berlin gezogen sind und da die große Kunst gemacht haben, sei es Peaches oder sonst was, sind auch keine Berliner gewesen und trotzdem ist es die Berlin-Ästhetik gewesen, die Besondere geschafft haben. Jetzt und Berlin hat ja auch noch den Flair von repressiven wirtschaftlicher Lage gehabt, anfangs, auch wenn es doch nie, also gut ist. Bis sie dieses eine Haus zugemacht haben, wie hieß das noch? Das habe ich sogar 14. bis hier gehört. Liebigstraße 14 in Friedrichshain wurde, glaube ich, vorletzte Woche oder so geräumt. Und wo wohnst du jetzt? Na, ich wohne ja in Neukölln, das ist ein bisschen weiter südlich. Ah, okay. Ja, ich versucht lange einen Punkt hinzukriegen. Ja. Aber so richtig habe ich es auch nicht gepackt. Wir hatten übrigens Bombendrohung letzte Woche. Naja, ich weiß es nicht so richtig. Das ist irgendwie, also auch eine Netzgeschichte in einer gewissen Art und Weise. Um mal wieder die Relevanz, oder ich war sehr überrascht in Sachen Twitter. Also die Geschichte war die, wir sind am Samstagabend hier die Straße runtergegangen und da gibt es hier so ein großes Einkaufszentrum, so eine Mall mehr oder weniger bei uns in der Nähe. Und da sind wir dann vorbeigelaufen am Samstagabend und waren halt sehr, sehr viele Polizeiwagen. Also bestimmt so 6 Polizeibusse und noch normale Einsatzwagen und Dutzende Polizisten, die ja halt dieses Haus umstellt hatten. Und wir wollten eigentlich noch im Supermarkt, durften dann da nicht mehr rein und wir haben dann die Polizei gefragt, was los ist und die meinten halt nur, ja, ist Sicherheitsgeschichte, wir können sie nicht reinlassen, aber die haben halt auch nicht erzählt, was los war. Und dann sind wir runter zur U-Bahn gegangen und dann mussten wir so auf die Bahn warten. Dann habe ich mal Twitter angemacht und so Hashtag Neukölln eingegeben und dann kamen halt einige Twitter-Meldungen, die genau dieses Thema thematisiert hatten. Und da waren sogar 2 Leute, die getwittert haben aus dieser Mall, wo angeblich eine Bombendrohung gewesen sein soll. Und zwar hat der eine geschrieben, bin gerade im Supermarkt, Polizei kam rein, wir mussten alle unsere Einkaufswagen stehen und liegen lassen und das Haus verlassen. So. Und das finde ich, also davon abgesehen, ob das jetzt nur wirklich eine Bombendrohung war oder so, keine Ahnung. Es gab auch keine Meldung in irgendwelchen Medien, in irgendwelchen Nachrichten. Deshalb gehe ich mal eigentlich davon aus, dass letztendlich gar nichts passiert ist. Aber andererseits finde ich es so krass, dass Twitter mittlerweile so ein Regionalnachrichtendienst geworden ist. Vor allem im urbanen Raum, wo ja, oder hier in Berlin vielleicht auch, wo halt viele Leute sind, die mittlerweile Smartphones haben, die einen Twitter-Account haben und so schreiben, was in ihrer Nachbarschaft passiert. Und dass man sehr schnell quasi in Echtzeit so irgendwie beobachten kann, was hier in der Nachbarschaft geschieht. Das war genauso vor ein paar Wochen, da war irgendwo eine Demo. Und ich habe hier in der Wohnung und habe von draußen irgendwie Leute schreien hören und habe halt auch irgendwie bei Twitter eingegeben, dann in meinen Straßennamen eingegeben bei Twitter und dann kam halt auch einige Meldungen, ja, ist gerade Demo, wir sind gerade hier und hier unterwegs. Das klappt aber echt nur im urbanen Raum. Ja, das stimmt schon. Und in Berlin schon. Das finde ich trotzdem total faszinierend, was für eine Relevanz mittlerweile dieses Medium hat, weil es halt einfach so komprimiert Nachrichten ermöglicht, die auch ja ungefiltert sind und ja halt diesen krassen lokalen Bezug haben, den man sich auch, je nachdem nach welchem Hashtag man dann sucht, auf einem bestimmten beliebigen Ort, den einen gerade interessiert, sich zuschneiden lässt. Und das kann kein anderes Medium, vor allem kein redaktionell geführtes Medium in der Art und Weise leisten. Und das ist echt faszinierend. Ja, weil es ja auch eigentlich keine relevante Meldung wäre jetzt, das, also oder? Also weil es die relevante Meldung ja erst noch entsteht. Also richtig, nachdem sie ganz, bewertet ja. und eingeschätzt und überprüft ja. wurde, richtig. Aber das ist ja quasi so eine der Urquellen für eine relevante Meldung. Ja. Daraus aber entstehen. Da haben wir doch auch im Grunde genommen gleich das Problem. Verbringst du Zeit eben damit, dich mit etwas völlig Irrelevantem zu beschäftigen. Relevant wäre es erst geworden, wenn der Idiotenterrorist tatsächlich dieses... Nein. Warum? Natürlich ist es nicht relevant gewesen für überregionale Medien oder sowas. Aber für mich, der in dem Augenblick an dieser Straße vorbeigegangen ist, ich wollte wissen, was da los ist. Und für mich war es in dem Augenblick relevant. Natürlich hätte sich das nicht gelohnt, ja, vielleicht doch, wenn es größer geworden wäre, da einen Journalisten hinzuschicken und denen irgendwie eine Story darüber schreiben zu lassen. Aber in dem Augenblick kann natürlich eine Meldung, die für Leute 5 Kilometer weiter nicht mehr relevant ist, aber für Leute innerhalb dieses kleinen... Was wäre passiert, wenn du es nicht erfahren hättest? Ich meine, wie häufig bin ich in meinem Leben an irgendwelchen Polizeisperren vorbeigegangen, wo ich mir gedacht habe, was ist da wohl los? Wäre wohl interessant zu wissen. Dann habe ich es nicht erfahren und ist auch okay. Ja, natürlich, aber vielleicht wolltest du es in dem Augenblick gerne wissen. Heute hast das du ist die ja, Möglichkeit... Das ist ja dieser Ärger der zu großen Informationsflut. Wenn du am nächsten du Tag musst deine die ja nicht haben, die suchst du dir ja selber aus. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du das, kannst du nachgucken, kannst du nachsuchen, du musst es nicht. Du dir das selber aussuchst. Du wirst ein bisschen reingesogen in diese Webmaschinerie und du kriegst das vorgesetzt auf deinem Teller, wenn du Twitter anmachst. Nee, ich bin schon wie Christian der Meinung, niemand muss. Also, und niemand muss auch, um Teil irgendetwas zu bleiben oder zu sein oder irgendwie up to date zu bleiben. Bleiben wir auch nicht im Englischen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, Henning, da einfach weitergegangen wärst und gesagt hast, na gut, dann ist jetzt Polizei, dann gehe ich jetzt das Bier woanders kaufen. Was war nämlich wahrscheinlich euer Vorhaben? Wenn es abends war, ich gehe davon ja, aus. Ja, genau, er sagt gar nichts. Nee, eigentlich, ich glaube, nee, stimmt gar nicht. Es wollte jemand Geld holen. Naja, also genau, was? Und dann wäre Henning halt zum nächsten Auto, ja, zum Bier kaufen. wäre Henninger halt weitergegangen. Aber du hättest zumindest, dann bin ich mir ganz sicher, hätte deine normale menschliche Neugier sich auch gemeldet und sich gefragt, was ist denn da bloß los? Und da hätte es wahrscheinlich, wenn wir da zusammen wären, hätten wir irgendwelche Theorien entworfen. Wahrscheinlich hätten wir gesagt, vielleicht ist eine Bombendrohung. Ja, ja, sicher. Aber guck mal, das ist auch wieder der Unterschied. Wenn ich dann in Kleinkleckersdorf wohne und im lokalen Sparmarkt gibt es eine Bombendrohung und das gab es noch überhaupt nie, dann ist das ein richtig großes Thema. Oh Gott, verdammt, wir haben eine Bombendrohung. Ja, ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich eine Bombendrohung war, muss ich auch nochmal sagen. Ja. Es hat halt nur zwei Leute, der eine hat irgendwas geschrieben von einem unbeaufsichtigten Irgendwas-Stück und jemand anderes hat geschrieben. Unbeaufsichtigte Salat, wahrscheinlich irgendwie runtergefallen oder so. Mann, aber da muss schon, ich meine, wenn da so viel Polizeien kommt, dann muss da schon irgendwas. Das muss überhaupt nicht sein. Es kann einfach nur irgendwie ein dämlicher Koffer sein, der 30 Minuten. Ja, aber bei dem großen Aufgebot, also ist ja auch egal. Ich wollte ja eigentlich nur demonstrieren, dass mittlerweile diese lokal bezogenen Mikroblogs wie zum Beispiel Twitter mittlerweile echt einen großen Stellenwert haben in der, in der Nachrichtenrelevanz, die eben nicht von klassischen Medien genutzt werden kann, weil es halt zu lokal ist und das kommerziell gar nicht genutzt werden könnte, weil stell mir vor, du machst eine Zeitung über einen Umkreis, du beschäftigst dich mit Lokalthemen von einem Umkreis von 1 Kilometer. Das würde sich ja wirtschaftlich gar nicht umsetzen lassen. Ich bin ja auch bei Twitter. Mir ist aber eben gerade nur noch was anderes angefangen. Also dein Punkt ist durchaus klar geworden. Ich hatte nämlich auch eine Bombendrohung. Also war nicht selber so richtig involviert. Ich weiß nicht, wenn ich was selber androhe, dann suche ich mir auch irgendwie coolere Ziele aus. Aber ich bin nämlich im Zug gefahren, von Kopenhagen aus wieder zurück nach Dänemark. Kopenhagen auch besonders interessant, denn wenn man da von Bombendrohungen hört, dann denkt man sich eher schon so, ja, das könnte ja tatsächlich was sein, weil ja diese Geschichte war mit der Jyllandsposten und so und diesen Karikaturen und so etwas. Und also wenn irgendwo eine Bombe hochgeht, dann könnte es entweder Bagdad oder Kopenhagen sein. Und da sind durch den Zug nämlich ganz viele Leute gelaufen und da musste jeder sagen, wem welches Gepäckstück gehört. Und die wirkten sehr aufgeregt, diese Leute. Und neben mir saß aber auch ein Mensch, der hat irgendwas am Laptop gemacht und hat es dann auch gleich geschrieben. Ey, hier, Bombendrohung oder so etwas. Und ich saß daneben. Der alte graue Seppel mit einer großen Zeitung in der Hand. Also richtig übergroße Zeitung. Ich hab mich die ganze Zeit noch geärgert, weil ich also erstmal wie ein Neandertaler da saß und die immer wieder aufgeschlagen habe und damit womöglich auch andere Leute gestört habe. Also ich glaube, es sah auch einfach sehr albern aus. Gegenüber von mir guckten zwei Leute einen Film auf einem Mobiltelefon. Der Mann neben mir saß an einem Laptop, twittert von Bombendrohungen und liest Zeitungen und ich bin der eine Kerl mit den unglaublichen Papiermengen, die er irgendwie zusammenfaltet, dass er auch halbwegs irgendwie noch einen Artikel lesen kann. So viel auch noch zu der Geschichte, wie lange eine Nachricht braucht, um dann tatsächlich gelesen zu werden. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen andere Geschichte erwartet. Was hast du erwartet? Ja, ich weiß auch nicht, irgendwas hat mir auch gefehlt, aber trotzdem eine nette Geschichte. Ja. Nein, weil Christian ja meinte, von wegen, bis eine Meldung Relevanz bekommt und so. Und passte das nicht dazu? Ja, ja, doch, doch. Ja, ich kam mir zumindest komisch vor. Passte. Ja, jetzt muss ich gerade mal hier auf meinen tollen Zettel gucken. Ich glaube, es stehen noch ein paar Dinge aus bei euch, oder? Also ihr habt mir noch ein paar Sachen geschickt. Könnt ihr mal anfangen zu reden? Und ich mache jetzt wirklich zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsprechers eine Toilettenpause. Was? Ja. Aber wir sind doch eh gleich durch. Es ist schon. Ich kann nicht. Ich möchte wirklich. Ich möchte den Hörern. Niemand, ich möchte, wenn du dich nass machst, ja. Ich möchte. Du hast doch die Bierflasche schon ausgetrunken, oder? Ja. Ich möchte zurückkommen auf meine Gassenhauer. Ich meine das ernst. Vom Anfang. Das läuft schon. Und normalerweise passe ich das immer ganz gut ab. Diesmal hat das nicht gepasst. Und ich möchte aber. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich möchte aber dem Hörer meine volle Aufmerksamkeit schenken, also für den Hörer sozusagen voll in diesem Gespräch drin sein, damit ich auch vernünftige Sachen sage. So, bis gleich. Na dann, viel Spaß. Er ist weg. Aber Jochen ist ein volles Arscher. Oder meinst stimmt, du? Jetzt können wir lästern. Oh Mann, kann ich den nicht leiden. Und immer muss er pissen. Naja, es kann ja mal passieren. Ist zwar völlig unprofessionell, aber mein Gott. Müssen ja, wir ja, man wird auch alt. Stimmt. Aber also ich könnte jetzt an dieser Stelle noch weiter labern über die Gefahren des Internetses und so. Stimmt, du hattest aber hast eigentlich du auch mal vor, so eine, ja, wie sagt man, eine Abstinenz auszuüben, was Online-Sein angeht, oder? Ja, also weil, also es ist nicht so, also ich sitze ja auch nicht total hardcore-mäßig in dieser ganzen Internet-Geschichte drin, aber ich verbringe schon, also wirklich einen Großteil des Tages irgendwie am Internet. Und was machst du denn da so? Ich würde sagen, für alles möglich. Also ich studiere noch, ich brauche fürs Studium das Internet, für meine Radioaktivitäten brauche ich das Internet, dann schreibe ich Blogs, dafür brauche ich das Internet und dann will ich mit meinen Freunden sprechen, dafür brauche ich das Internet. Also wie alle anderen Leute auch, bin ich in diversen Communities und ich habe Skype und so etwas in der Art. Und das ist also eine Mixtur aus wirklichen Notwendigkeiten gepaart mit Freizeitaktivitäten, die irgendwie noch mit dranhängen. Und ich habe mir einfach immer wieder, ich habe zwischendrin immer wieder den Wunsch, auch irgendwie von diesem Druck befreit zu werden, der sich dadurch aufbaut. Also ich meine, das ist ja dann auch persönliche Neugier, wie du eben auch schon mit Twitter gesagt hast. Was ist das denn jetzt überhaupt? Und also der Drang, alles, also möglichst viele Dinge wissen zu wollen, aber nichts mehr wirklich detailliert wissen zu können. Und also so also einfach so eine gewisse Überforderung. Ja, einfach zu viele Informationen. Und ich würde zum Beispiel, also ich habe ja generell nichts dagegen. Ich finde das sowieso sehr, sehr faszinierend, was das Internet für Möglichkeiten bietet. Aber ich würde es auch wirklich schön finden, wenn es wirklich möglich wäre, mal zu sagen, so einen Monat bin ich mal ganz raus. Also bin ich im Grünen oder was weiß ich und ihr könnt mich nicht erreichen. Schickt mir einen Brief. Aber das ist überhaupt nicht möglich, weil eben auch Erwartungshaltung an einen dran getragen werden. Du verschickst eine E-Mail und dein Gegenüber antwortet 3 Tage lang nicht. Da denkst du dann schon, will der mir nicht antworten? Also man erwartet eben auch gleich, wenn man, man erwartet die ständige Kontaktierbarkeit des Gegenübers. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das wird ja auch gerade sehr intensiv diskutiert in der Netzgesellschaft. Und das ist nämlich, ich glaube, das ist so ein typischer Punkt, den wir gerade erreicht haben, wo halt viele merken, dass es zu viel ist. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Erwartungshaltung, die Geschwindigkeit, in der wir vor der Internetzeit kommuniziert haben, war ja recht langsam. Ist ja, denn wir haben uns gegenüber gesessen und face-to-face miteinander kommuniziert. Und genau diese, was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, ein ganz natürlicher gesellschaftlicher Prozess, was diese digitale Form der Kommunikation angeht, vor allem was Erwartungshaltung angeht. Das ging ja bei SMS schon los. Da war es noch relativ überschaubar. Zwar wurde SMS, seit es SMS gibt, unendlich groß genutzt, aber das war mehr oder weniger ein Kommunikationskanal. So, und jetzt gibt es halt so viele. Es gibt E-Mail, es gibt soziale Netzwerke, es gibt, keine Ahnung was, Chats und weiß ich was alles. Und da muss quasi, glaube ich, die Gesellschaft sich erstmal so selbst austarieren, was so Erwartungshaltung angeht, was ein respektabler Rahmen ist von Erwartungen bei digitaler Kommunikation. Und ich glaube, das ist jetzt erst, seitdem es Smartphones gibt und man ständig irgendwie online und erreichbar ist, muss ich so eine gewisse Norm oder eine Erwartungshaltung und eine gesellschaftliche Regulierung irgendwie erst entwickeln. Und das kann jetzt erst passieren, da eben diese ganzen technologischen Möglichkeiten, die vor ein paar Jahren noch so Nerdkram waren, eben jetzt die große Masse in der Gesellschaft erreichen. Und ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch irgendwann eine mehr oder weniger, was man in einem anderen Bereich jetzt schon so als Netiquette bezeichnet, dass es bestimmte Verhaltensregeln gibt im Internet, dass es die auch in der Art der Erwartungshaltung in Kommunikation, dass die sich halt auch entwickeln werden. Da bin ich eigentlich von überzeugt. Aber das ist halt gerade genau dieser Punkt, wo sich so Gruppen auseinanderentwickeln, man sagt ja einerseits so irgendwie Digital Natives oder Digital Residents, also Leute, die immer online sind, und Leute, die man so als Digital Immigrants bezeichnet, die halt irgendwie ab und zu mal online sind, und da kollidieren gerade so quasi gesellschaftliche Schichten im digitalen Raum. Ich will da mal reingreifen, weil ich habe vor, ist egal, wann ich es gelesen habe, aber es ist in der Zeit vom letzten Donnerstag gewesen, war ein Artikel über den Mobilfunkmarkt und dass der Mobilfunkmarkt auf eine gewisse Art und Weise gesättigt ist, erstmal, ja, was nie gut ist für einen Markt, wenn es gesättigt ist, weil einfach, ich glaube, 4,5 Milliarden Handys auf der Welt sind, sozusagen, also aktiv sind, und damit eigentlich jeder über 20 ein Handy besitzt, so ungefähr, ja. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen, aber es ist halt so in der Art. Und ich will da gar nicht so jetzt drauf eingehen, auf die Sättigung und dass es eigentlich Quatsch ist, weil es noch viel weiter gehen kann, was noch erst vernetzt werden kann, weil es jeder Mensch ist jetzt vernetzt, aber noch lange nicht jeder Kühlschrank mit jedem Menschen. Aber da gibt es einen Satz, und zwar, den finde ich da sehr passend: Überall auf der Welt kannst du dein Handy anmachen und hast oben diese paar Balken, ja. Und das bedeutet, jetzt in diesem Moment kannst du quasi jeden Menschen auf der Welt anrufen, wenn du denn die Nummer hast. So. Mhm. Und das, also das war so ein ganz einfacher Satz und eine ganz einfache Erkenntnis, aber die, also besser gesagt, so einfach, aber die Erkenntnis war für mich so groß, weil es einfach wirklich bedeutet, okay, sei es, es gibt ja auch nicht mehr so viele Gebiete, die nicht, die kein Mobilfunknetz haben, ja. Also gibt es noch, aber dann leben da auch wenig Menschen. Mhm. Und dass du einfach überall vernetzt sein kannst, so, und das finde ich, total krass, also in dem Moment, also ich lese immer die Zeit auf dem Klo, also ich saß auf dem Klo und habe halt, gerade nicht, gerade habe ich gestanden. Und ich saß da und habe gedacht, das ist schon krass, also das ist halt wirklich, das ist in so wenig Zeit, ja, ich meine, wann hat das angefangen, dass der Mobilfunkmarkt so gewachsen ist, so krass gewachsen ist, vor 15 Jahren war da nichts davon da, nichts, und das halt wirklich ist, möglich ist, jeden zu erreichen von überall, ja, und dass diese Vernetzung so extrem geworden ist, das finde ich total, in dem Moment fand ich das beeindruckend, ja, das ist so, und ich meine, wir sind da an dem Anfang von etwas, ja, und deswegen glaube ich halt auch, dass die Kommunikationserwartung, wie du das gesagt hast, sich total ändern wird und gar nicht anders kann, ja, also das Ding ist, dass halt, ich bin ja immer noch nicht bei Facebook, aber wenn das weiterhin so wächst, werde ich immer mehr einen gesellschaftlichen Druck spüren, dass ich dabei auch sein muss. Und wo wir auch wieder zurückkommen, man muss das nicht machen. Aber man, dieses Gefühl wird schon immer stärker, dass man nicht Teil eines gewissen Irgendwas ist. Obwohl man es vielleicht gar nicht braucht. Obwohl man Teil desselben ist, man ist Teil desselben. Nur man ist nicht in diesem Modul mit drin, so zu kommunizieren. Und früher oder später denkt man aber, man müsste es machen, um Teil einer Sache zu bleiben. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich sehr verlockend, an allem praktisch teilzunehmen. Und ich glaube, es ist in erster Linie glaube ich, das, was Christian gesagt hat, dass viele Leute das verspüren, dass es einfach zu viel Information ist und dass sie sich also selber disziplinieren, also eine Art Etikette in der Gruppe entwickeln. Ich glaube aber, dass also im Kern des Ganzen diese Disziplin natürlich von einem selber kommen muss. Also wenn man denn tatsächlich den Wunsch hat, man möchte nicht den ganzen Tag über dauerberieselt werden mit irgendetwas, dass man eben auch von selber sagen muss, so, ich mache jetzt das und das und das, aber das lasse ich sein. Ja, ja, ich glaube, das Problem dabei ist einfach, wenn du zum Beispiel jetzt eine E-Mail schreibst, oder wenn ich dir eine E-Mail schreibe und du offline bist und die E-Mail nicht liest, das weiß ich ja nicht, ob du offline bist. Ich weiß nur, ich habe die E-Mail abgeschickt. Ich weiß aber nicht, ob du die E-Mail bekommen hast und keinen Bock hast, mir zu antworten, oder ob du nicht antwortest, weil du die E-Mail noch gar nicht gelesen hast, weil du offline bist. Und genauso, und noch viel krasser ist es ja bei sozialen Netzwerken. Okay, bei Skype ist jetzt kein soziales Netzwerk, aber da sieht man, ob jemand online ist oder nicht, beziehungsweise man kann es auch den Status verstecken, aber darum geht es gar nicht. Wenn ich im sozialen Netzwerk jemanden eine Nachricht schicke oder Kontakt aufnehme, dann sehe ich ja nicht so direkt, ob derjenige das bekommen hat oder nicht. Und ich glaube, dass vielleicht kann da auch eine technische Lösung helfen, dass man, bevor man eine Nachricht abschickt in irgendeiner Art und Weise, dass man sofort, oder bevor man die abschickt, schon signalisiert bekommt, derjenige ist nicht online. und oder derjenige ist online. Oder vielleicht kann man auch irgendwie technisch das so lösen, dass man selber wie am Handy quasi einen Knopf hat, wo man Gesprächsbereitschaft an- und ausschalten kann. So dass man auch diese Erwartung, die vielleicht aufkommt, wenn man eine Nachricht an jemanden schickt, dass die auch nicht enttäuscht werden kann, weil man von vornherein schon über den Status des anderen Bescheid weiß. Das wäre vielleicht eine technische Möglichkeit. Was gibt es denn da auch? Also es gibt ja Leute, die erstmal Leute, die Empfangsbestätigungen verschicken und auch eben Leute, die so etwas zurückschreiben von wegen wie, hey, ich bin jetzt 3 Wochen nicht im Büro, richtig, mach Urlaub. Das gibt es natürlich schon lange. Diesen Knopf am Handy, ob ich empfangsbereit bin oder nicht, den gibt es übrigens auch. Echt? Ja, man kann das Ding ausmachen. Ja, hey, ich meine, aber wie gesagt, es ist doch so, aber es ist, wo ist der Unterschied, wenn das kriege ich mit, wenn ich dich anrufe und dein Mobilfunkanbieter sagt, ja, irgendwie ist gerade nicht erreichbar, dann ist das die einzige Rückmeldung, die ich bekomme. Wenn ich dir eine SMS schicke, weiß ich das nicht, wenn ich dir eine E-Mail aufs Handy schicke, weiß ich es nicht. Doch, beim SMS kannst du sehen, ob sie übertragen wurde. Ja, aber das wird so oder so übertragen. Das landet dann quasi im Puffer vom Provider und wenn du dein Handy anmachst, kriegst du die aufs Handy gepusht. Das ist ja nicht so, dass wenn du dein Handy aus hast und ich dir eine SMS schicke, dass die nicht ankommt. Doch, du kannst aber sehen, ob sie übertragen wurde, da die SMS aufs Handy übertragen wurde und nicht nur zum Provider. Echt? Das kannst du sehen. Nicht bei meinem Krüppel-Handy. Doch, das kannst du auch bei dem sehen. Und also gerade bei dem. Da bin ich mir gerade nicht sicher, um ehrlich zu sein. Mein neues Android kann es nicht. Um mal wieder ein paar Markennamen zu platzieren. Das kann es übrigens nicht. Mein altes Nokia konnte das. Und ja, doch, das ging. Also da konnte ich sehen, ist es jetzt übertragen worden oder nicht. Aber ich finde auch, dass, also entweder diesen Knopf finde ich eigentlich keine schlechte Idee, ne? So wie bei Skype, obwohl ich die Leute, die bei Skype online gehen und sagen, hier, ich bin nicht erreichbar. Ich finde das mal ein bisschen dämlich. Ja, das finde ich eigentlich auch eine Schwäche. Also da finde ich, sollte man konsequenter sein. Es sollte nicht diese verschiedenen Statusmöglichkeiten geben, hier offline anzeigen, wo man offline ist, dann gerade nicht erreichbar oder beschäftigt oder ganz offline oder keine Ahnung was. Da sollte man vielleicht ein bisschen konsequentere Möglichkeiten erlauben. Aber ist ja auch egal. Ja, aber ich finde das mit dem Ausmachen immer noch eine Sache. Ich finde, und ich möchte da nochmal drauf zurückkommen, ich fand es immer total angenehm, obwohl ich eigentlich nicht so der Handy-Ausschalter bin, aber dass, wenn ich mein Handy ausschalte, früher mein Wecker ging. Ja? Ich konnte es aus und mein Wecker ging trotzdem. So, weil mein Wecker ist schon lange, Handy und Wecker ist ein dasselbe. Und so wie Uhr und Handy schon lange dasselbe ist. Und mein neues Handy, mein Smartphone, kann das nicht natürlich mehr. Weil das, ich muss einfach nur den Flugmodus aktivieren. Ja, das ist genau das Ding. Das ist dann aber nicht aus. Natürlich sind in dem Moment... Aus Zurück in die Zukunft? Ja. Nein. Ja, das bedeutet, dass einfach alle Datenverbindungen gekappt sind. Genau. Ja. Aber das ist nicht aus. Dann hast du aber immer noch deinen Wecker. Ja, dann habe ich noch den Wecker, genau. Aber es ist nicht aus, das Ding. So, also aus ist immer noch eine Stufe mehr. Es ist ja auch nicht so, als würde ich meinen PC nachts auf Standby machen, sondern ich mache ihn aus, weil ich brauche ihn nicht. So kann ich auch mein Handy ausmachen, wenn ich es nicht brauche. Also das finde ich mal eine gute Sache. Geht jetzt nicht mehr. Das heißt, also ist die Technik sozusagen geht ja sowieso schon dahin, um mal jetzt zum Punkt zu kommen, weg von meinem Wecker, dass sie dir sagt, dein Gerät soll immer an sein. Ja? Du kannst natürlich kappen, aber eigentlich willst du das ja gar nicht. So, du kannst auch eine Ruhezeit einstellen, wo der halt keine E-Mails abruft und sowas. Kannst du alles machen. Aber dein Gerät sollte anbleiben, weil eigentlich solltest du online sein die ganze Zeit. Also die Technik führt doch schon ganz klar dahin, dass sie eine Erreichbarkeit voraussetzt. Ja? Also so und sich auch wünscht. Also ein Smartphone ohne den Vertrag, ohne den Datenvertrag ist Quatsch, ja. So, ja, dann ja, und das ist genau das Ding. Also da gehen wir ja genau hin. Und ich glaube übrigens, dass deine Idee mit einem, ja, sozusagen mit dieser Erreichbarkeitsanzeige überhaupt nicht so weit entfernt ist. Außerdem ist das doch nur, keine Ahnung, eine Erweiterung vom WhatsApp oder so, ja. Also wo auch schon die ganze Zeit so Kommunikation stattfinden. Von Smartphone zu Smartphone. Das ist ja auch nur ein Skype-artiges Ding. Und dann bist du halt nicht erreichbar. So. Ja, ich habe ja davon geredet, die technische Lösung oder ein technischer Lösungsansatz ist ja eine Geschichte. Aber das muss sich natürlich auf einer gesellschaftlichen Ebene auch als eine Norm verfestigen. So wie auch, keine Ahnung, wenn wir face-to-face miteinander kommunizieren und du durch deine körperliche Gestik und Mimik ja so symbolisch interaktiv mäßig mir mitteilst, dass du gar nicht mit mir reden willst, habe ich eben die Möglichkeit, das zu erkennen. Ja. So, und sowas Ähnliches bräuchte man vielleicht auch in der Online-Welt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schiefes Bild, aber... Nee, gar nicht. Also ich meine, weil es gab ja auch die Etikette bis vor Mobilfunkzeiten, dass man so nach 20 Uhr nirgendwo mehr anruft auf Festnetz. Ja? Mm, stimmt, das ist schon lange her. Ja? Genau. So, das hat sich ja völlig verändert. Ich rufe ja heute noch, versuche ich ja noch um 21:45 Leute anzurufen und eine Mitfahrgelegenheit klarzumachen. Mm. Das ist ja auch schon, das hat sich ja auch schon total verändert. Diese Etikette, wann ruft man Menschen an? Ja? Menschen sind erreichbar. So, man, also bis jetzt, also um 11 kann ich doch noch wen anrufen. Ich kann ja sogar um 2 Uhr nachts noch wen anrufen, so wenn ich denke, der ist noch unterwegs. Das würde ich nicht generalisieren, das hängt ganz von den Leuten ab. Ja, also meine Eltern würden immer noch nicht um 9:30 wen anrufen. So, irgendwen zu Hause. Aber meine Eltern sind ja jetzt ja auch nicht die Generation, die jetzt in Zukunft noch irgendwie großartig Trends setzen. So. Aber wie wir ja gerade schon an dieser Diskussion merken, ist es allerhöchste Zeit, dass da mal ja gesellschaftlich irgendwie sich eine Art von Regelung entwickelt, weil eben aufgrund der Technik, also was möglich ist und diese ständige Erreichbarkeit, das ist jetzt technisch gesehen, ist es einfach so, aber gesellschaftlich hinkt man da der technischen Möglichkeit weit hinterher. Aber tat man das nicht schon immer? Also wurde ja, nicht. Ja, ja, aber die, ich meine, diese exponentielle Beschleunigung von technologischer Entwicklung, die war halt, die ist halt so, ich meine, seitdem es die digitale Vernetzung gibt, also das war halt vor dieser Zeit eben nicht so. Ich meine, klar, dann gab es irgendwann ein Telefon und dann konnte man Leute anrufen und man musste nicht immer nur Briefe schicken oder die besuchen. Das war aber eine sehr langsame Entwicklung und das hat sich auch über Jahrzehnte gehalten. Und jetzt hast du die digitale Welt und dir kommen im Abstand von jedem Jahr ein neuer Dienst, eine neue Applikation, eine neue Möglichkeit, die internetbasiert ist, die ganz andere Kommunikation ermöglicht. Das meine ich ja damit, dass diese Entwicklung irgendwie viel schneller geht, anstatt als da irgendwie sich die Gesellschaft anpassen kann. Ja, also eigentlich, weil... Also die Gesellschaft kommt schon nach. Ja, aber das Ding ist, dass wir halt uns in einem Tempo bewegen, wo eigentlich, also der Mensch ist anscheinend echt zu viel fähig, aber eigentlich evolutionär wir uns in einer Geschwindigkeit bewegen, wo eine Gesellschaft sich eigentlich dem gar nicht so schnell anpassen kann, glaube ich. Also das muss ja, die muss ja immer mehr leisten, einfach. Also man muss ja sozial immer mehr leisten, sozusagen. Also das, und eine Briefkommunikation hat sich über ein Jahrhundert gehalten, ja. Länger als länger, Briefe. Ja. Gibt's ja, Briefe ist kein gutes Beispiel. Sagen wir halt Telefon, ja. Ganz normales Haustelefon, das zu Hause auf dem Flur stand, auf dem Telefonschränkchen, so mit Sitzbank. So. Das hat sich sehr lange gehalten und da haben sich solche Sachen herausentwickelt. So. Ja, ja. Von der anderen Seite, gut, die Leute in Ostdeutschland haben sich auch relativ schnell damit dem anpassen können, obwohl sie halt bis 1990 halt keine Telefone zu Hause hatten. Wir hatten in unserer ganzen Straße ein Telefon. Ja, echt? War, wow. Ja, und der war halt bei der SED. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja, oder halt Bestattungsunternehmen. Aber ja, das ist halt das Ding. Also auch da wurde sich ja unglaublich schnell angepasst an diese Norm. Aber da war schon eine Norm, an die sich anpassen konnten, die sich über 60 Jahre entwickelt hat. Ja. Oder 50 Jahre. Und jetzt ist es halt so, dass innerhalb von 2 Jahren dass du dich dem anpassen musst, sozusagen. Das ist, glaube ich, eine ganz schön große und schwierige Sache, die, ich weiß nicht, ob Gesellschaften das so schnell. Ich glaube aber, wir sollten unsere Gegenwart auch nicht überbewerten. Also wenn wir wenn du das ab Beginn der industriellen Revolution siehst, sind das alles Riesenschritte. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schritte seit den 90ern noch viel größer geworden sind. Und die sind kürzer vielleicht geworden. Nicht größer, aber es wurden sehr, sehr, sehr viele kleine Schritte gemacht, so die halt trotzdem immer wieder rum. Sehr viele kleine Schritte gab es auch schon 1900. Das kommt einem nur nicht mehr so vor, weil wir nicht in 1900 gelebt haben. Naja, aber ich glaube, das ist nur eine These, die man durchaus vertreten kann, wenn man sagt, dass die technologische Entwicklung so mehr oder weniger exponentiell sich vollzogen hat und dass in der vordigitalen Zeit die Kommunikation sehr vorhersehbar war und auf wenigen technischen Möglichkeiten bezogen war und dass heute einfach eine Diversität an Kommunikationsformen existiert. Aber ja, vielleicht führt das auch zu sehr in eine philosophische Ecke. Ja, ich habe mal das Gefühl, dass wir am Ende des Podcasts, immer wenn wir zu Ende kommen, halt das ausschweifendste Thema überhaupt angreifen. Vielleicht sollten wir wirklich mal ein bisschen konzeptuell vorgehen und uns mal wirklich so ein großes Thema vornehmen, um das dann wirklich ausführlich zu diskutieren. Ich finde das viel besser, wie das uns immer halt irgendwo hinführt, wie wir halt von Anfangsthemen zu bei solchen Sachen landen, weil das doch dann irgendwie alles zeigt, wie es zusammenhängt. Ja, oder vielleicht solltest du öfter mal aufs Klo gehen, weil genau dein Klogang hat uns zu diesem Gespräch inspiriert. Ja, das ist auch ein sehr philosophischer Vorgang bei mir. Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich zeitlich? 1 Stunde, 14 Minuten und 14 Sekunden. Na, ja. Da wird es doch echt Zeit, dass wir Schluss machen, oder? Da wird Zeit, dass wir Schluss machen. Würde ich auch sagen. Let's wrap it up. Ja. Da haben wir noch was zu sagen? Also ich habe sowieso nichts mehr zu sagen. Nee, ich würde sagen, wir sagen Tschüss und freuen uns alle auf die nächste Folge, die dann irgendwann in den nächsten Wochen kommt. Und Ich würde sagen, das wird irgendwann nächste Woche wird das kommen. Ja. Weil wir sollten noch was machen. Ich bin ja dann im nächsten Monat raus und ich glaube nicht, dass ich in dem Monat, wo wir eben davon geredet haben, mal einen Monat ohne Internet toll, sein. Wenn du aus irgendeinem tollen kleinen Internetcafé von Kuba aus uns zugeschaltet wärst und dort ein bisschen berichten könntest, das wäre schon echt großartig. Das wäre schon cool, ne? Wir können das so machen. Wir können das so machen, dass ich zumindest versuche, euch eine Audionachricht zukommen zu lassen. Noch besser. Weil ich ja auf jeden Fall ein Aufnahmegerät dabei habe und dann kann ich versuchen, euch eine ganz kleine Low-Quality MP3 zu schicken über das total abgefuckte kubanische Netz. Mal schauen, ob es funktioniert. Das wäre super. Ja. Aber vorher sprechen wir uns ja auch nochmal. Richtig, richtig. Ja, dann sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Vierte Folge Fernsprecher war das. Fernsprecher.posturus.com, da gibt es die ganzen Links. Und vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine Live-Ausgabe davon und danach den Podcast. Mal gucken. Es war wie immer eine Freude mit euch beiden. Und also ich sag schon mal Tschüss. Wie ist mit euch? Ja, ich sag auch Tschüss. Hab auch weiter nichts zu sagen. Ja, dann sage ich auch Tschüss. Bis bald. Ciao. Bis denn.